uns immer wieder daran zu erinnern, wer wir sind. Both day and Tag night. und Nacht. Remember himself in us. Uns an ihn in uns zu erinnern. Praise the Lord. Halleluja. In John 17, let's go to John 17. Johannes 17. John 17, verse 20 to 23. Johannes 17, 20 bis 23. He said, neither pray I for this alone, but for them also which shall believe on me through their word. Verse 21. That they all may be one, as thou, Father, are in me, and I in thee. That they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. Verse 22. And the glory which thou gavest me, I have given them, that they may be one, even as we are one. Praise the Lord. Hallelujah. I in them. Ich in ihnen. And thou in me. Und du in mir. That they may be made perfect in one. And that the world may know that thou hast sent me and hast loved them as thou hast loved me. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. In verse 23, he said, he is in us. In 23 sagt er, er ist in uns. He, the Lord Jesus is in us. Jesus Christus in uns. In 1 John 3, please quickly go there. 1 John 3, 1. Johannes 3, verse 24. 24. Verse 24. And he that keepeth his commandment dwelleth in he, and he in he. And hereby we know that he abide in us by the Spirit which he had given us. He is in us. Er ist in uns. And we are in him. Wir sind in ihm. If we keep his commandment. Amen. Wir seine Gebote halten. He said, if we keep his commandment and not Moses' commandment. Wenn wir seine Gebote halten und nicht die Gebote von Mose. Are you getting it? If we keep Christ's commandment and not Moses' commandment. Wenn wir die Gebote von Jesus erhalten, nicht die Gebote von Mose. And if and Christ's commandment is verse, this very chapter, verse 22 and 23. Und das Gebot von Christus ist in dem gleichen Kapitel 22 und 23. And whatsoever we ask, we receive of him because we keep his commandment. Mm. And do those things that are pleasing in his sight. And this is his commandment, that we should believe on the name of his son, Jesus Christ, and love one another, as he gave us commandment. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. To believe on the name of his son, Jesus Christ. Namen seines Sohnes Jesus Christus zu glauben and love one another miteinander zu lieben, with God kind of love, Gottes Liebe, and not with the natural love, nicht mit der natürlichen Liebe, not with the evil love of this world, nicht mit der bösartigen Liebe dieser Welt, amen, amen, but with Christ's love, aber mit der Liebe von Christus, the love that can only come through Christ, die Liebe, die nur durch Christus kommen kann. Are you getting it? Mm. You know, when he loved us and he gave us his own kind of love to love one another in return. Ja, er liebt uns und hat uns diese Liebe gegeben, damit wir sie einander geben können. How do we know we love him? It's by loving one another in Christ Jesus. Wie wissen wir, dass wir ihn lieben, indem wir einander lieben in Christus Jesus? Amen. He loved us and he gave us that same love to love him in return. Und er gab uns diese Liebe, um ihn auch zurückzulieben. Amen. And how do we love him? It's by loving one another, God's children. Wie lieben wir ihn, indem wir einander lieben, Kinder It's not loving the natural family, but loving Christ's family. Nicht die natürliche Familie, sondern die Familie von Christus. It's not loving natural friend, but Christ's family. Und nicht die natürliche Freunde lieben, sondern die Familie von Christus lieben. Amen. Praise the Lord. I woke up with this morning in my dream. Gestanden mit meinem Traum. People were after me. Leute waren hinter mir her. No one was there to help me. Niemand war da, um mir zu helfen. And I was busy shouting for help. Beschäftigt damit, um Hilfe zu schreien. I was calling Papa. Ich habe Papa gerufen. And all of you. Und alle von euch. You started running towards me to help me. Dann auf mich zugekommen, um mir zu helfen. But later it was as if you were no longer coming. Aber später sah es aus, als wer nicht mehr auf mich zukommt. I was just alone. Ich war einfach alleine. And those after me were now so close to me. Und die Leute, die hinter mir her waren, waren mir dann so nah. Then the Lord reminded me of Himself that is in me. Der hat mich dann an ihn selbst in mir erinnert. Remember, there was something I saw the other day. It reminded me of. Mm-hmm. Are you getting it? And again, this time, are you getting it? It reminded me of Himself. He said I should remember my inside. As I was alone. Und als ich da allein stand, hat er mich wieder an mein Inneres, an meine Identität erinnert. Amen. Mich daran erinnern. If you remember Exodus 14, that of Moses, verse 15 and 16. Moses was crying before the sea. Auch in 2. Mose, als Mose vor dem Roten Meer stand und um den Herrn gerufen hat. Amen. And the Lord reminded him of himself. Da hat der Herr ihn auch an ihn selbst erinnert. And told Moses, you have me. Mose gesagt, du hast doch mich. Move. Beweg dich doch. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Halleluja. He wants us to always remember our inside. Er will, dass wir uns immer wieder an unser Inneres erinnern. He wants us to be rooted in it so much. Dass wir so sehr darin verwurzelt sind. I hope you understand. Because so many times I'm called, time is coming that no one is there. Es kommt eine Zeit, wo niemand da ist. No mother, no brother, no sister in Christ Jesus. Kein Vater, keine Mutter, keine Schwester, kein Bruder in Christus Jesus. But you are there. Aber du bist da. But you must remember that you are never alone. Aber du musst dich daran erinnern, dass du niemals alleine bist. That he that is in you. Dass der in dir is greater than whatever is outside. Ist größer als das, was da draußen Amen. Ist. Amen. He remember, he reminded me of my inside. Er hat mich an mein Inneres erinnert. And he said I should remember who I am. Er hat gesagt, ich soll mich daran erinnern, wer ich bin. How to live the life of Christ Jesus. Wie wir das Leben von Christus Jesus here on earth. Hier auf Erden. This evil world. In dieser böshaftigen Amen. Welt. Amen. In this evil world. In dieser böshaftigen full Welt. Of evil news. Voll von bösartigen evil Nachrichten, report, evil result. Amen. Mm. Full of pain, our voll body. Amen. Mm. Before you know it, there's something happening. Bevor man es weiß, passiert schon wieder was. You are seeing something. Du siehst etwas. And you know, you are going to wonder what is this? Du wirst dich wundern, was ist you are going to ask, what is this? Was ist das denn schon wieder? He said, we should remember him that he is in us always. Aber wir sollten uns an ihn erinnern, der in uns ist, ständig. That is how we can, we continue to be overcomers. So sind wir weiterhin Überwinder. How Satan cannot steal, kill, destroy our joy, our peace. So kann der Satan unsere Freude und unseren Frieden nicht stehlen. How he cannot destroy our rest. Wie unsere Ruhe nicht stehlen Amen. Kann. Our faith. Unseren Glauben. Our everything of Christ Jesus. Unser alles. All the fruit of the Spirit. All die Frucht des Geistes. It is by allowing the Holy Spirit to remind us of He that is in us. Indem wir den Heiligen Geist zulassen, uns daran zu erinnern, wer in uns ist. Amen. Are you getting it? Mm-hmm. Because no one can remember He that is in Him except without the power of the Holy Spirit. Ja, weil ohne die Kraft des Heiligen Geistes wird sich niemand an den, der in dir ist, erinnern. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. Everything here on alles earth hier auf Erden are temporary. Ist zeitlich. It is only things of Christ Jesus that are permanent. Und die Dinge von Christus Jesus sind ewiglich. And it is only through the power of the Holy Spirit we can remember Christ Jesus. Und nur durch die Kraft des Heiligen Geistes können wir uns an Jesus erinnern. He said, remember your inside. Er sagt, erinnert euch an euer Inneres. Amen. He said, I in you. Er sagt, ich in euch. Amen. He said, remember me Remember myself that is in you. Erinnert euch an mich in euch. Amen. Immediately he told me that in that dream. Als er mir das gesagt hat in diesem Traum. I became so happy. Wurde ich so glücklich. As I turned to face them that were against me. Als ich mich dann zu den Leuten gedreht habe, die dann gegen mich waren. I woke up. Bin ich aufgestanden. Amen. Mhm. I said, oh God, I could have preferred to finish them before waking up. Ich habe mir gedacht, ich wäre lieber, hätte sie lieber alle fertig gemacht, bevor ich aufgestanden bin. Amen. Mhm. I could have preferred to finish them, because we immediately told me that I remember who you are. Myself in you. That mhm. is that is the victory. Mhm. Immediately he told me that I became my joy was overflowed. Then I turned to them. Then it was. Then I woke up. I said, "Oh, nein." Then I wanted to show them fire. Praise the Lord. Halleluja. Weil als ich mich daran erinnert habe, als der Herr mich dann daran erinnert hatte, war ich dann wieder ermutigt und wollte jetzt Gas geben und im Glauben handeln. Aber dann bin ich schon wieder aufgestanden. Then Christ said to me. Dann hat Christus zu mir gesagt. You all must learn to remember you. Wir alle müssen uns daran erinnern, uns an uns selbst zu erinnern. Amen. Remember your true you. Unsere wahrhaftige Identität. Remember your true identity in Christ Jesus. Unsere wahrhaftige Identität in Christus. Remember Jesus. The real you. Dich an das wahrhaftige. The real you is Christ Jesus. Weil diese Identität ist Christus Jesus. If you are not Christ, you are Satan. Weil wenn du nicht Christus bist, bist du der Satan. Amen. Remember you are inside all the time. Erinnere dich immer wieder an dein Inneres. That is how Satan cannot steal anything from us. So kann der Satan nicht von uns stehlen. Are you getting it? Mm-hmm. That is how Satan is going to remain a loser forever. So bleibt der Satan ein Verlierer. So also his lies are going to be kicked out forever. So werden auch seine Lügen hinausgetrieben. Anytime you go to your account. Immer wieder, wenn du zu deinem Konto gehst. The voice of lack or broke or poverty is going to speak. Die Stimme von Mangel und Armut und nicht genug haben wird sprechen. Are you getting it? Don't ignore it. Aber ignoriere sie nicht. Speak to it. Sprich zu ihr. Jesus did not ignore the fig tree. Jesus hat den Feigenbaum nicht ignoriert. He spoke to the fig tree. Er hat zu ihm gesprochen. Amen. Mm-hmm. How do you speak to it? He said, by reminding yourself of he that is in you. Wie sprichst du dazu, indem du dich an deine Identität in Christus erinnerst? It's greater than any money here on earth. Du daran erinnerst, dass diese Identität größer ist als jedes Geld. It's greater than any gold or silver. Größer ist als Gold und Silber. Is somebody getting it? Mm. That's the book of Proverbs. Amen. In Sprüche lesen wir das. Praise the Lord. Halleluja. If you can remember Christ, wenn du dich an Christus erinnern kannst, you will rejoice forever. Wirst du dich für immer freuen. You will continue to rejoice. Du wirst dich weiterhin freuen And können. You will never be tired of it. Und du wirst es nicht satt haben. The Christ Jesus in us. Christus Jesus in uns. Anytime you remember, if you remember, you know, your situation. Wenn wir uns an unsere Situation erinnern. Anytime your situation just come to your knowledge. Wenn deine Situation dir in die Gedanken kommt. Maybe the time, the age. Dein Alter, die Zeit. Are you getting it? Mm-hmm. Things are going to come to your knowledge. Dinge werden in deine Gedanken kommen. As time goes on. Umso mehr Zeit vergeht. All the people you come across. Auch die Leute, die du triffst. They are going to remind you of something. Werden dich daran erinnern. But you know, he said, what he will want from us, he just remember he that is in us. Aber was er von uns möchte, ist, dass wir uns an den, der in uns ist, erinnern. Remember your inside. Uns an unsere Identität. Remember who you are. Wer wir sind. Praise the Lord. Hallelujah. He that is in us. Er, der in uns ist. Is our comforter. Ist unser Tröster. Are you getting it? Mm. And our comforter is he that is in us. Unser Tröster ist der in uns ist. And how to allow him to comfort us is by reminding, allow him to remind us of who we are inside. Wie passiert dieser Trost, indem wir uns zulassen, dass er uns an unser Inneres erinnert? Are you getting it? He gave you what the world cannot give you. Er gab uns das, was die Welt uns nicht geben kann. No, are you getting it? Mm-hmm. He gave you the victory that no man can give you. Er gab dir einen Erfolg, den dir kein Mensch geben kann. If you look at how people are being killed today. Wie Leute getötet werden. What is happening everywhere today? Passiert auf dieser Welt. You know, it's good to even to see them so that you can rejoice in Christ Jesus. Es ist gut, diese Dinge zu sehen und zu wissen, weil das hilft dir auch, dich im Herrn zu erfreuen. We are the only one that have hope. Denn wir sind die einzigen, die Hoffnung haben. We are the only one that have, you know, that have insurance after here. Wir sind die einzigen, die insured. Die eine Versicherung haben hier nach. Are you getting it? We are the only one that are insured that, you know, we have life after evil after life. What we call life here. Wir sind die einzigen, die diese Sicherheit haben, dass wir Leben nach dem Leben haben. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Christ Jesus in us is our comforter. Christus Jesus in Go uns to John 14, Trost. Please. Johannes 14. Praise the Lord. Hallelujah. Don't allow any situation to shake you. Lass nicht zu, dass irgendeine Situation dich erschüttert. I'm so grateful for all you children here. Ich bin nur dankbar für euch Kinder hier. How strong you are in the Lord. Wie stark ihr seid im Herrn. I'm so grateful. Ich bin sehr dankbar. Praise the Lord. Hallelujah. In John 14, verse Johannes 26. 14, 26. Amen. Amen. He said, but when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceedeth from the Father, he shall testify of me. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. You know, he talks about the Holy Spirit here. Er spricht über den Heiligen Geist. Amen. Amen. So also in verse... Sorry. That was somewhere else. That is also the Holy Spirit. But I want us to be in John 14. John 14, verse 16 and 17. Johannes 14, 16 and 17. Amen. That very place also, where we just read was John 15. But now John 14, please. Johannes 14. Verse 16 and 17. 16 and 17. And I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. Praise the Lord. Hallelujah. Forever. Immer. Amen. Amen. And not for some time. Nicht nur für eine kurze we have Zeit. A comforter. Wir haben einen Beistand. That is with us forever. Mit uns ist für immer. Amen. Amen. It means we are container. Das wir sind Behälter. We are containers. Wir sind alle Behälter. And we are, you know, something is inside und us. Etwas ist in uns drin. The Holy Spirit is inside us. Der Heilige Geist ist in uns drin. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Again, remember your inside. Erinnere dich an dein Inneres. That is how to kick out the spirit of fear. So verscheuchen wir den Geist der Angst. That is how you kick out the spirit of panic. So verscheuchst du den Geist der Panik. The spirit of trouble. Von Sorge. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know how to kick out all those spirits. Wir all diese Geister verscheuchen. The spirit of fear. Verfolgt. The spirit of panic. Panik. Amen. Look at in verse 26 of John 14. Also he also talks about comforter here. He said, but the comforter. Okay. But the comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance. Amen. Whatsoever I have said unto you. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Remember your inside, please. Erinnere dich an dein Inneres. Amen. And that is how to kick out all the lies of Satan. So verscheuche mir die Lügen des Satans. His lies are fear. Seine Ängste und Lügen. His lies are panic. Seine Lügen sind there are different Panik. Troubles. Verschiedene Sorgen. Different situation. Verschiedene Situationen. Doctor's report. Was der Arzt your sagt, body is how you are seeing something in your body. Wir sehen etwas in unserem Körper. You are feeling something. Wir fühlen etwas. Is somebody getting it? Amen. Somebody is against you in one place or the other. Ist gegen dich. In your places of work. Auf der Arbeit. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. If Elisha could remember, wenn Elijah sich erinnert, we should be able to remember more. Sollten wir uns erst recht erinnern. Amen. He remembers something. Er hat sich an etwas erinnert. You know, he did not see the situation and just ignore it. Er hat nicht die Situation gesehen und sie einfach ignoriert. But he had to remind himself of something. Aber er musste sich an etwas erinnern. Just as the Lord reminded me of who I am inside me. Genauso wie der Herr mich daran erinnert hat, wer ich bin. He said, remember the inside you. Sagt, erinnere dich an das inside Inneres. You is not empty. Denn dein Inneres ist nicht I am there. Leer. Ich bin noch da. Let's go to 2 Kings 6, please. 2. Könige 6. Praise the Lord. Halleluja. 2 Kings 6. 2. Könige 6. From 8 to 16. 8 bis 16. No, here Elisha was doing something that was illegal. Elijah hat etwas getan, was illegal war. Amen. Amen. He was doing something that could land him into a problem. Er hat etwas getan, was ihn in Schwierigkeiten hätte bringen. He was doing something that could bring problem to him. Was Probleme ihm bereiten hätte können. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 8, please. Vers 8. And the king of Syria warned against Israel and took counsel with his servants, saying, in such and such a place shall be my camp. And the men of God sent unto the king of Israel, the man of God, saying, beware that thou pass not such a place, for thither the Syrians are coming down. I don't know, you know, somebody was leaking out some people's secret. Hier hat jemand die Geheimnisse eines anderen sozusagen weitergegeben. Amen. And the repercussion is so great. Und die Konsequenz the punishment. Und die Strafe für diese Tat war sehr groß. But Elisha, never mind. Aber Elijah war das egal. Are you getting it? Praise the Lord. Halleluja. And the king of Israel sent to the place which the man of God told him and warned him off and saved himself there. Not once, not twice. Amen. Verse 11. Therefore, the heart of the king of Syria was so troubled for this thing. And he called his servants and said unto them, will you not show me which of us is of the king of Israel? No, they called them traitors. Amen. In Verräter. Amen. Verse 12. And one of his servants said, none, my lord, O king. But Elisha, the prophet that is in Israel, tell the king of Israel the word that thou speakest in your bed chamber. Praise the Lord. Hallelujah. And he said, go and spy where he is, that I may send and fetch him. And it was told him, saying, behold, he is in Dothan. Verse 14. Therefore sent he Hittite horses and chariots and a great host, and they came by night and compassed the city about. Verse 15. And when the servant of the man of God was risen early and gone forth, behold, an host compassed the city both with horses and chariots. And his servant said unto him, alas, alas, my master, how shall we do? Praise the Lord. Somebody was in fear. Jemand war in Furcht. But not Elisha. Aber nicht Elijah. His servant. Sein Knecht. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We should learn to live even more than Elisha lived. Wir sollten mehr so in Christus leben, als jetzt Elijah getan hat. Are you getting it? Now, you know, to be in panic, to be in fear, in Angst zu sein, is not of Christ Jesus. Nicht von Christus Jesus. Amen. Amen. It means you cannot even remember who he that is inside you. Das heißt, du kannst schon nicht mehr an den, der in dir drin ist. Der you cannot remember who you are. Kannst nicht an den, der in dir the ist, first thing that should come to us in anything at all should be who we are. Der erste Christ Gedanke, Jesus. Der zu uns kommen sollte, ist, wer wir sind in Christus Jesus. Are you getting it? He that is inside us, er, der in uns should ist, be the number one that comes to us. Sollte der in erste everything. Sein, in allem. Praise the Lord. Halleluja. And that's how we open the door for the Holy Spirit to do his job. Und so öffnen wir auch die Tür für den Heiligen Geist, damit er sein Werk tut. We should learn never to open the door for Satan. Wir sollten lernen, niemals die Tür dem Satan zu Under öffnen. Fear Satan's the door is open to Satan. Denn unter Angst ist die Tür für den Teufel geöffnet. Under fear, under panic, the door is open to Satan. Unter Angst und Panik ist der Teufel am Werk. Are you getting it? Amen. But under Christ, unter Christus, the door is shut towards Satan. Ist die Tür fest verschlossen. That of the Holy Ghost is opened. Und die vom Heiligen Geist ist weit geöffnet. Are you getting it, please? And how to open that door of the Holy Spirit is by reminding yourself who you are. Mm-hmm. He that is in you. Indem du dich daran erinnerst, wer in dir ist. He that is in our properties. Der in unserem Eigentum ist. Are you getting it? Amen. Christ is our property. Christ ist unser Eigentum. Whatever we sell is Christ Jesus. Was immer wir verkaufen. Whatever we buy is Christ Jesus. In heaven there is nothing outside Christ Jesus. Is somebody getting it? Außerhalb von Christus Jesus. If we say we are in heaven, wir sagen, dass wir are you getting it, please? We don't have anything here on earth. Wir haben hier nichts irgendwie. He said we are here, but not of here. Wir sind hier, aber nicht von hier. So also is all our properties. So also is all our job. Auch unsere Arbeit. And that's why, you know, Paul said we never work for man, but for Christ, if even you are doing any natural job. Deswegen hat Paulus gesagt, wir arbeiten nicht für Menschen, sondern für Christus, auch wenn du eine normale Arbeit tätigst. Are you getting it, please? Mm-hmm. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Verse 16. 16. And he answered, fear not, for they that be with us are more than they that be with them. Praise the Lord. Hallelujah. They that be with us die mit uns sind, are more than those that be with them. Sind mehr als die mit ihnen sind. You know, Eli, you know, Eli, if you look at the prophet, then we are not. The Holy Spirit was not in depth 24/7. Bei den Propheten, der Heilige Geist war nicht 24/7 in ihnen. Are you getting it? Mm. Then the prophet, the Holy Spirit come and go. Damals ist der Heilige Geist gekommen und gegangen. Their body, the Holy Spirit could not live there. In ihrem Körper konnte der Heilige Geist nicht leben. Is somebody getting it? Mm. But now today. Aber jetzt heute. Our body is his temple. Ist unser Körper sein Tempel. We supposed to even believe more than them. Wir sollten sogar mehr glauben als sie. Is somebody getting it? How we are going to be able to believe is reminding, you know, allowing the Holy Ghost to remind us of who we are in the Spirit. Aber wie wir uns glauben können, ist, indem wir uns daran zulassen, dass der Heilige Geist uns erinnert, wer wir im Geiste sind. Amen. You can see here, Elijah was doing something that was illegal to them. Elijah hat etwas getan, was illegal war. Amen. To the Syrian army. Die syrische Armee. Elijah was revealing their secret to the king of Israel. Elijah hat die Geheimnisse vom dem König Israels sozusagen offenbart. Are you getting it, please? Two sides. Zwei Seiten. Christ's side and Satan's side. Die Seite von in everything is always two sides. Beides hat immer alles hat immer zwei Seiten. Are you getting it? We are of Christ's side all the time. Wir gehören immer zur Seite von Christus. We are of Christ all the time. Wir gehören immer zur Seite von Jesus. Amen. Christus. We should know the other side that is not of Christ. Wir sollten die andere Seite erkennen. And don't be afraid of them. Und uns nicht vor ihnen fürchten. Amen. Amen. Even the old. Selbst im alten Bündnis. The old period of the Father. Im Bündnis des Vaters. They had those with them. Sie hatten die bei ihnen waren. Amen. The period of servant. Die Zeit der Knechte. You know, that period was the period of servant. Das war die Zeit der Knechte. God called them servants. Gott hat sie Knechte genannt. The Bible called them servants. Bibel hat sie Knechte and never genannt. Sons. Und nicht Söhne. Amen. That period was the period of servants. Das war die Zeit der Knechte. Is somebody getting it? Mm. The period of the prophet. Die Zeit der Propheten. And that's why we should never be a that name prophet today. Deswegen sollten wir uns niemals Prophet nennen. We are greater than the prophets. Wir größer sind als Propheten. Amen. We are sons of God. Söhne Gottes. Amen. Amen. You know, that period was the period of servants. Das war die Zeit der Knechte. And Elijah was able to see those with them. Und Elijah war in der Lage, die zu sehen, die bei he ihm waren. He remembered those with them. Er hat sich an die erinnert, die bei ihm waren. Please learn to remember those. He that is in you today. Lerne dich daran zu erinnern, wer in dir ist. Amen. Amen. You know, then the hosts of angels in heaven, they were with them. Damals war die Engelschar bei ihnen. But now we have more than that. Aber jetzt haben wir mehr als das. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. How much more now? Wie viel mehr jetzt? The period of sons. Die Zeit der Söhne. The Christ in us. Christus in uns. 1 John, please. 1. Johannes. 1 John 4. 4. 1. Johannes 4, 4. Praise the Lord. Hallelujah. 1 John 4, 4. 1. Johannes 4, 4. You are of God, little children, and have overcome them. He did not say you are going to overcome. He said you are already overcomers. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. I love the word of Christ so much. Ich liebe das Wort von Christus. Amen. So sehr. He said you are of God, little children, and have overcome them. Because greater is he that is in you than he that is in the world. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord wants us to remember here all the time. Der Herr will, dass wir uns ständig an diese Stelle erinnern. He wants us to be rooted in this very place all the time. Er will, dass wir verwurzelt sind an dieser Stelle. He said that is how Satan cannot inject fear. So kann der panic. Satan eben keine Angst und Panik in uns einpflanzen. Oder Probleme in uns. Are you getting it? Because the days are evil. Weil die Tage sind things bösartig. Are going to come. Und Dinge werden you are going kommen. To hear things. Du wirst Dinge hören. But how are you going to rejoice? Aber wie wirst du dich freuen können? In the midst of troubles. Inmitten von what man called troubles. Zwischen dem, was der Mensch Schwierigkeiten are you getting it? Mm. It is by reminding yourself of who you are. Nur indem du dich an den erinnerst, he that is in you. Der in dir ist. We are of Christ. Wir sind von Christus. And have overcome them. Wir haben sie we are not going to overcome them. Wir haben die Welt überwunden. Wir we have überwinden. Overcome. We are overcomers. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Because of he that is in us. Wegen dem, der in uns ist. Are you getting it? Mm. And not he that is going to be in us. Und nicht der, der in uns sein wird. Is somebody getting something here? We are overcomers because of he that is already in us. And not he that is going to be in us. Wir sind Überwinder wegen dem, der in uns ist, nicht dem, der in uns sein wird. Praise the Lord. Hallelujah. He said, all we need to do is just remember our inside. Alles, was wir tun müssen, ist uns nur an unser Inneres erinnern. Remember the Christ in you. Erinnere dich an Christus. Just like Jesus reminded himself always of his Father. Genauso wie Jesus Christus sich immer wieder an seinen Vater erinnert. Are you getting it? I am my Father one. Ich und mein Vater sind eins, nicht zwei. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. It is all about my Father alone. Es geht nur um meinen Vater ständig. It's all about Christ Jesus es geht alone. Nur um Christus Jesus. Is somebody getting it? Mm-hmm. In John, let's go to John 16, please. Johannes 16. Vers 31 and 32. Johannes 16, 31 und 32. And Jesus answered them, do you not believe? Verse 32. Behold, the hour cometh, yea, it's now come, that you shall be scattered, every man to his own, because problem was coming. Weil Probleme auf dem Weg waren. Jesus knew that something was coming. Jesus wusste, dass etwas auf sie zukommt. That will scatter them. Was sie zerstreuen wird. Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. He knew that the days were evil. Er wusste, dass die Tage bösartig sind. Amen. Mm. He knew something was coming. Er wusste, dass etwas auf dem Weg ist. And something very terrible. Was sehr schrecklich ist. That will scatter all of them. Dass alle zerstreuen wird. Amen. Mm. They say he was never alone. Ich bin niemals alleine. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. In the midst of whatever problem, we are never alone. Inmitten von jeglichen Problemen sind wir niemals alleine. Never see yourself alone. Und sehe dich auch niemals alleine. Never believe you are alone. Glaube nicht, dass du alleine remember bist. He that is in you, even in that very midst of that problem. Erinnere dich an den, der in dir ist. Selbst in diesem Problem. Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Again, verse 32. 32. Behold, the hour cometh, is now come, that you shall be scattered, every man to his own. and shall leave me alone. And yet I am not alone, because the Father is with me. Praise the Lord. Hallelujah. Can we live this life? This is the life. He came to show us how to live this life. Aber können wir dieses Leben führen, so ein Leben? Amen. That in the midst of whatever problem, there is no fear, there is no panic. Dass inmitten von jeglichem Problem gibt es keine Panik, keine Satan Angst. Cannot steal our joy. Der Satan kann our unsere, peace kann unsere is Freude, intact. Unseren Frieden nicht stehlen. Unser Frieden ist intakt. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. He said, you will all live, but I am never alone. Mm-hmm. Problem everywhere, but I'm never alone. Probleme überall, aber ich bin niemals alleine. Amen. Amen. In verse 33. 33. This thing I have spoken unto you, that, you know, because he knows, he said, what I'm facing, you are going to face it later also. Das, was ich durchmache, werdet ihr auch durchmachen. It's a matter of time, you are going to face different problems. Es ist eine Frage der Zeit, bis ihr verschiedene are you getting it, please? For my sake. Um meinetwillen. Because you are there for me. Weil ihr für mich da seid. Is somebody getting it? For my sake, you are going to face the same problem. Werdet ihr die gleichen Probleme erleiden. Are you getting it? Just like, you know, he was facing the same different problems when he was here. Genau so wie er vielen Problemen bevorstand. Amen. Mm. Again, verse 33. 33. These things I have spoken unto you, that in me you might have peace. In the world you shall have tribulation. But be of good cheer. I have overcome the world. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He said, just like he himself was facing problem upon problem. Genauso wie er Probleme vor Augen bevorstand. Amen. He said, we are also going to face problems upon problems. Wenn wir auch Probleme bevorstehen. But we must remember. Aber wir müssen uns daran erinnern, that how his mind was full of his Father. He believed he was not alone. Wie seine Gedanken voll von seinem Vater waren. Er hat geglaubt, dass er nicht alleine ist. So also we must believe we are never alone. Und genauso müssen wir glauben, dass wir auch nicht alleine sind. I hope you are getting it. Mm-hmm. Praise the Lord. Halleluja. We are never alone. Niemals alone. It might look as if we are alone, but we are not alone. Es scheint vielleicht so, als ob wir alleine sind, aber wir sind niemals alleine. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. His father was his comforter. Sein Vater war sein Tröster. Amen. And he is our comforter. Und er ist unser Tröster. Amen. Is somebody getting it? Mm. His father was his comforter. Sein Vater war sein Tröster. And Christ Jesus today is Christus our comforter. Jesus ist unser Tröster heute. Christ also said Christus hat uns auch gesagt, that we must remember himself in us. Wir müssen uns immer wieder an ihn in uns erinnern. And not only in us. Nicht nur in uns. In one another. Sondern auch in einander. Praise the Lord. Mm. Amen. Amen. Not only ourselves. Nicht nur bei uns selbst. For us alone. Nicht nur für uns allein. We must learn to remember the Christ Jesus in our brothers and sisters. Wir müssen auch lernen, Christus Jesus in unseren Geschwistern zu sehen. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. We must learn to always remember the Christ in us. Wir müssen lernen, uns immer wieder an den Christus in uns zu erinnern. The Christ inside our and the Christ inside our brothers and sisters. Der Christus in unseren Geschwistern. Learn to see only this Christ. Lerne nur diesen Christus in both sehen. Sides. In beiden Seiten. Are you getting it? In both sides. Auf beiden Seiten. Learn to see this Christ Jesus in both sides. Lerne in you and in also in your brothers and sisters. In dir und auch in deinen Geschwistern zu sehen. Anytime we think of one another. Wenn wir übereinander nachdenken. No matter what happens. Egal was passiert ist. It must be the Christ in us we think of. Es muss der Christus in uns sein, an den wir it gedenken. It must be the Christ in them we think of. Es muss der Christus in ihnen, an den wir gedenken. Is somebody sein. Getting it? How to get rid of Satan and his lies. Loswerden und seine Lügen. Towards our brothers and sisters. Unseren Geschwistern gegenüber. Anytime we remember one another. Immer wenn wir uns einander in anything. In jeglicher Sache. It must be the Christ in one another that we remember. Es muss Christus ineinander sein, an den wir uns erinnern. No matter what has happened. Egal was passiert ist. Let it be the Christ in your brothers and sisters' life that you are seeing. Lass zu, dass es Christus ist in dem Leben deiner Geschwister. That you remember. Den du siehst und an den du dich auch erinnerst. Is somebody getting it? Amen. Amen. Anytime we see one another, wenn wir einander sehen, it must be the Christ in one another that we see. Es muss der Christus ineinander sein, an dem wir uns sehen. And not the past, whatever that has happened. Und nicht das, was passiert ist. Is somebody getting it? Anytime we hear of one another, immer wenn wir voneinander hören, let us turn everything to become Christ Jesus alone. Lasst uns alles wirklich nur auf Christus setzen. Anytime we discuss one another, wir übereinander reden, to one another, miteinander. Amen. Let it be Christ Jesus that we discuss concerning one another. Lasst zu, dass es Christus Jesus ist, den, über den wir reden. Wenn wir übereinander reden. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Let it be how to be there for one another in Christ Jesus. Das ist das Thema, ist, wie wir füreinander da sein können. Amen. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Let's go to 1 Corinthians 15, please. 1. Korinther 15. 1. Korinther 15, Vers 33. 1. Korinther 15, Vers 33. Be not deceived. Evil communication corrupt good manners. Praise the Lord. Yeah. Let us hate any evil communication. Lasst uns jeglichen schlechten Umgang hassen. Any communication that is not of Christ Jesus. Jegliche Kommunikation, Umgang, der nicht von Jesus ist. Is an evil communication. No. Amen. Amen. Let us hate or see, think, remember one another in flesh. Lasst uns uns hassen, uns einander im Fleisch zu sehen oder uns einander im Fleisch zu erinnern. Amen. Amen. No matter what happened between you. Egal was zwischen euch passiert. Once you leave there, wenn du da weggehst, remember one another in Christ Jesus. Erinnert einander in Christus. That is how to defeat Satan. Nur so kann man den Satan besiegen und seine Lügen. Whatever is going to bring. Was, und was immer er bringt. Remember that your brothers and sisters are Christ Jesus. Erinnert euch, dass eure Brüder und Schwester Christus sind. Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. In the flesh, including praise the Lord. Hallelujah. In the flesh, including deceased, my mother, my father, my brothers and sisters, cousins, friends. In the flesh. Let us hate sin all this or think of all this. Anytime we are dealing with one another, let us learn to see us in the spirit and not in the flesh. Miteinander umgehen, lass uns lernen, uns im Fleisch, nicht uns im Fleisch zu sehen, sondern im Geiste. Und nicht nach unserer natürlichen biologischen Verwandtschaft. Amen. Amen. No longer stop that of the natural, the flesh. Hört auf mit dem natürlichen. Let it be of the spirit. Lass zu, dass es vom Geist ist. That's what the Lord said. Das hat der Herr gesagt. Amen. Is somebody getting it? He said, learn to stop seeing your father, mother, brother, sister, sons, daughters, friends in the flesh. Mm. Lernt eure Väter, Mütter, Schwestern, Brüder im, nicht mehr im Fleisch zu sehen, sondern im Geist. I will only give just one example. Ich gebe ein Beispiel. Jesus and John. Jesus und Johannes. And John and Jesus. Und Johannes und Jesus. Amen. Amen. Yeah, you know their relationship. Ihre Beziehung. Jesus and John. Jesus und Johannes. They both never see each other in the flesh, sie haben sich but nie im in Fleisch the spirit. Gesehen, sondern immer im Geist. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. They both, you know, John the Baptist. We are talking about John the Baptist. Wir reden über Johannes den Täufer. They both never see each other in the flesh, but in the spirit. Sie haben sich nie im Fleisch gesehen, sondern immer im Geist. Amen. Amen. You know, Jesus and John. Jesus und Johannes. They both never see each other as cousins. Sie haben sich niemals als Cousin und Cousine gesehen. Is somebody getting it? Mm-hmm. As related in as the flesh. Beziehung, dass sie eine. Are you getting it? Mm. Jesus never mentioned that, you know, my mother and my father, my mother and his mother are related. Jesus hat nie erwähnt, dass meine Mutter und seine Mutter verwandt sind. I hope somebody is getting something here. Amen. Amen. Let's go to John 1. Johannes 1. Praise the Lord. Halleluja. John 1, from Johannes verse 31 1. to 36. 31 bis 36. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 31, please. And here John is speaking, please. Yes, Johannes. Let's start from verse 29 so that you understand it better. The next day, John saw Jesus coming unto him and said, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. You know, the natural man cannot say this. The natürliche Mensch kann das hier nicht sagen. No natural man can say this. Der natürliche Mensch kann das nicht. Is somebody getting it? Praise the Lord. Yeah. This is, you know, he was not talking about we are related in the flesh. Er hat nicht darüber gesprochen, dass wir verwandt sind. Yes, you can see John was in the spirit. Johannes war im Geist. Praise the Lord. Hallelujah. We must learn to always be in the spirit. Wir müssen lernen, immer im Geist zu sein. And communicate of one another in the spirit. Und so auch übereinander zu reden. Praise the Lord. Mm-hmm. Amen. In verse 30, he said, This is he of whom I said after. I said, After me cometh a man which is preferred before me, for he was before me. And I knew him not. I knew him not, but that he should be made manifest to Israel. Therefore am I come, baptizing with water. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 32. And John bear record, saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and he abode upon him. Verse 33. And I knew him not, but he that sent me to baptize with water, the same said unto me, Upon whom thou shalt see the Spirit descending and remaining on him, the same is he which baptized with the Holy Ghost. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 34. And I saw and bear record that this is the Son of God. Praise the Lord. Hallelujah. I hope somebody is understanding something here. Amen. Amen. In verse 31 and 36 of John 1, John said he knew. He did not know Jesus. Johannes sagt, dass er Jesus nicht kannte. I knew him not. Ich kannte ihn nicht. He was talking about the flesh. Er hat aber über das Fleisch gesprochen. I hope you get it. Mm. He was talking, saying, it's for, you know, he knew him in the flesh, but not somebody. Mary and Elizabeth. If you can remember, let's go to Luke 1 so that you get it more. Go to Luke 1. We can put something here. We are coming here again. Luke 1, please. Verse 36. 36. And behold, your cousin Elizabeth. Is the angel that is speaking here. Das ist der Engel, der hier spricht. Amen. Angel Gabriel that was speaking Engel to Mary. Gabriel, der zu Maria spricht. She had also conceived a son in her old age. And this is the sixth month with her, who was called barren. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm-hmm. Mary and Elizabeth, they were cousins. Maria und Elisabeth waren Cousinen. Amen. And Jesus and John grew up together. They grew up together in Nazareth. Und Jesus und Johannes sind in Nazareth zusammen aufgewachsen. Amen. They grew up together. Jesus and John grew up together. Jesus und Johannes sind zusammen aufgewachsen. But John said he knew him not. Aber Johannes hat gesagt, ich kannte ihn nicht. I hope somebody is getting it. Amen. How to know somebody? It is not in the flesh, but in the spirit. Wie man kennt es nicht im Fleisch, sondern im Geist. Praise the Lord. Halleluja. John said, I knew him not. Johannes hat gesagt, ich kenne ihn nicht. Oh no, also John did not know all things. Johannes wusste auch nicht alle Dinge. Even who he was. Who John was? Yeah. John did not even know. Selbst Johannes wusste nicht, wer Johannes ist. If you go to John 1 again, let us quickly see here. John 1. John 1 from verse 19. Johannes 1, Vers 19. John 1 from verse 19. To 21. And this is the record of John. When the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, "Who art thou?" Verse 20. And he confessed and denied not, but confessed, "I am not the Christ." Verse 21. And they asked him, "What then? Are thou Elias, Elijah?" And he said, "I am not." "Are thou that prophet?" And he answered, "No." I hope somebody gets something here. Mm-hmm. Amen. He said he was not Elijah, mm-hmm. and he was not a prophet. But Jesus said in Matthew 11, let's go to Matthew 11. Matthew 11. Look at what Jesus said. Spricht there. Jesus über ihn. Matthew 11, verse 14. Matthäus 11, 14. "And if you will receive it, this is Elijah, which was to come. He said John was Elijah. Johannes war Elia. Remember when they asked John if he was Elijah, mm-hmm. he said he was not. Mm-hmm. Is somebody getting something yeah. here? Amen. But here Jesus said he was Elijah. Aber Jesus sagt, er ist Elia. Amen. Mm-hmm. And in verse... And if you go to that same Matthew 11, Matthew's F. In verse 9 also, verse 9. Look at what Jesus said concerning John. Verse 9. "And what went ye out for to see? A prophet? Yea, I say unto you, I'm more than a prophet." Mm-hmm. Remember, John said he was not a prophet. It's true, he was more than a prophet. But he was Elijah. But he did not know. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Maybe if he had known that he was Elijah, he could have not even doubted Jesus at all. Hätte er gewusst, dass er Elia ist, hätte er vielleicht auch Jesus gar nicht in Frage gestellt. Are you getting it? Mm. Again, in Matthew 11, when he sent his disciples to ask, who, if we are to wait for somebody else. Als er seine Jünger geschickt hat, ob sie auf jemand anderes warten sollen. I hope somebody is getting it. Everything in heaven are different than things here on earth. Alles im Himmel ist anders als die Dinge hier auf Erden. We no longer remember one another through our natural name. Wir erinnern uns nicht mehr einander durch unsere natürlichen Namen, but through the supernatural name den übernatürlichen of Christ Namen, Jesus, that we all be von Jesus Christus, den wir jetzt alle tragen. Amen. Amen. No longer Tania, Mercy, Tania, Jennifer, Mercy, Jennifer, but Christ Jesus. Christus, we Jesus. See Christ in one another. Wir sehen Christus ineinander. Amen. Amen. If we see Tania, if we see Mercy, if we see Susie, if we... there's going to be war. Wenn wir Menschen sehen, wenn wir Tania, Mercy, Susie oder sonstige Menschen sehen, wird es Krieg geben. Until we see Christ Jesus, there will be no peace. Erst wenn a wir permanent Christus peace. Jesus sehen, wird es erst Frieden geben können. Are you getting ständigen it? Frieden. We must learn to see Christ Jesus alone. Wir müssen lernen, Christus Jesus allein we no longer sehen. Remember each other, even as friends, but as sons of God. Und wir erinnern einander auch nicht mehr als Freunde, sondern als Christus Jesus allein. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Let us get out of the natural blood. Lass uns rauskommen aus dem natürlichen Blut. With the natural blood, you will have a son that is not your friend. Mit dem natürlichen Blut wirst du einen Sohn haben, der aber nicht dein Freund ist, sondern dein Feind. With the natural blood. Dem natürlichen Blut. You will have a son. Wirst du einen Sohn haben? Are you getting it? That is not a friend, but an enemy. Freund ist, sondern ein Feind. But with Christ's blood. Aber mit dem Blut von Christus Jesus. He made us a son. Er hat uns zu Söhnen gemacht. Without any enemy. Ohne Feinde zu sein. Amen. You will have a son without any enemy. Du wirst einen Sohn haben, aber ohne Feind. Amen. It is the blessing of the Lord. Remember Proverbs 10:22. The blessing of the Lord make. Let's go there. Es ist der Segen des Herrn. Praise the Lord. Halleluja. The blessing of the Lord make us rich and added no sorrows. Der Segen des Herrn macht uns reich und fügt uns kein Leid hinzu. But there is another one that make rich but full of sorrows. Aber es gibt einen anderen Segen, der der reich macht, aber der ist voll von The natural blood will give you sons and become and how you will have enemies. Das natürliche Blut wird dir Söhne und Töchter verschaffen, oder du wirst Feinde haben um dich herum. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Halleluja. With the natural blood, no matter your unity. Mit dem natürlichen Blut, egal wie eins ihr seid, how strong it might be. Egal wie stark es ist. Everyone will still be fighting for his own. Jeder wird dennoch um seinen eigenen Kopf kämpfen. The natural blood is useless. Das natürliche Blut Jesus. Ist nutzlos, sagt Jesus. He said the flesh profited nothing. Das Fleisch he's talking about the natural blood. Es geht um das natürliche Blut. Amen. The natural blood is useless. Das natürliche Blut ist nutzlos. John 6:63, the flesh profited nothing. Johannes 6:36, das Fleisch nutzt nichts. No natural blood can make you a son of God. Kein natürliches Blut kann dich zum Sohn Gottes machen. Is somebody getting something? Amen. Praise the Lord. Halleluja. You know, Abraham was a son of God. Yeah, sorry. Abraham was not a son of God. Abraham war kein but Sohn a Gottes, friend of God. Aber ein Freund Gottes. Amen. No natural blood could make him a son of God. Kein natürliches Blut konnte ihm zum Sohn Gottes machen. Is somebody getting it? Amen. Amen. Yes. He was not a son of God, but a friend of God. Er war kein Sohn Gottes, sondern ein Freund Gottes. Amen. As great as Abraham was, so groß wie before Abraham God, war vor Gott. Are you getting it? As great as he was before God, egal, obwohl er so groß he war was ihm, not a son. War dennoch kein Sohn. Even David, David was not a son. War kein Sohn. He was a man after his own heart. War ein Mann, but not a son. Herzen, aber war kein Sohn. Praise the Lord. Halleluja. It takes the blood of Christ Jesus to become a son. Es braucht das Blut von Jesus Christus, um ein Sohn zu sein. First John 3 and many other places. 1. Johannes 3 und andere viele. He said we are sons. Steht, dass wir Söhne sind. Bible says we are sons. Die Bibel sagt, wir sind Söhne. To be a son is greater than to be a friend. Ein Sohn zu sein ist größer als ein Freund zu sein. Yes, in the natural world, yes, to be a friend is greater than to be a son. In der natürlichen Welt sind Freunde sogar größer als Söhne. Are you getting it? Friend is greater than sons. Ist ein Freund sogar mehr als ein Sohn. Because you can have sons that are not your friend. Weil du kannst Söhne haben, die nicht deine Freunde sind. Is somebody getting it? Aber Freunde suchst du dir selbst aus. Praise the Lord. Amen. You choose your friends. Du suchst dir deine Freunde Amen. Selbst aus. But your son, no matter when you just come, abracadabra. Aber der Sohn, den kannst du just nicht come, aussuchen. Du bist einfach da. Amen. Because you can't have a son that is not your friend, but your enemy. Ein Sohn haben, der nicht dein Freund ist, sondern dein Feind. Abraham as a friend of God. Abraham als ein Freund Gottes. Can only be compared to the natural blood. Kann nur verglichen werden mit dem natürlichen Blut. Amen. Abraham as the son, as a friend of God can only be compared to the natural blood, but not to the supernatural blood. Aber kann nicht verglichen werden mit dem übernatürlichen Blut. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Anything natural is the enemy of God. Ist der Feind Gottes. That's James 4:4. In Jakobus 4:4. Amen. Yeah. Anything natural is the enemy of God. Ist der Feind Gottes. Amen. Let's quickly go there. James 4:4. Jakobus 4:4. You adulteress, adulterer and adulteresses, know you not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Mm-hmm. In heaven there is nothing natural. Im Himmel gibt es nichts Natürliches. In heaven there is nothing natural. Im Himmel gibt es nichts Natürliches. Es gibt nur Übernatürliches. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why if we are in heaven, we believe we are already in heaven. Und wir glauben, dass wir schon im Himmel sind. We don't have anything natural, but all supernatural. Wir wissen, dass wir nichts Natürliches haben, nur Übernatürliches. Amen. Amen. Nothing of Christ is natural. Nichts von Christus ist natürlich. And that's why he said, without me, you can do nothing. Deswegen sagt er, ohne mich könnt ihr nichts tun. Praise the Lord. Mm. Everything of us are all supernatural. Alles von uns ist übernatürlich. Christ supernatural. Christus übernatürlich. And not religious supernatural. Und nicht ein religiöses übernatürlich. The other time I was hearing Pope talking about supernatural. You know, the religion have their own supernatural world. Ich war schon mal den Papst über übernatürliche Dinge sprechen hören. Auch die Welt redet über übernatürliche Dinge, aber es ist nicht das von Christus. Der Satan hat auch seine übernatürliche Welt. Aber das Übernatürliche, von dem wir hier sprechen, ist Christus Jesus allein. Amen. Halleluja. Das natürliche Blut ist nutzlos. Amen. Come on, friend. Freunde, bloße Freunde sind sogar größer als das. Amen. Mm. That is why you can be of the same natural blood. That you are the enemy to one another. Deswegen könnt ihr das gleiche natürliche Blut haben, teilen, aber dennoch seid ihr die größten Feinde. Christ's blood is greater than any friendship. Mm. Amen. Aber das Blut von Jesus Christus ist größer als jegliche Freundschaft. Ein Sohn Gottes zu sein, basiert alleine auf dem Blut von Jesus Christus. Halleluja. Amen. Halleluja. Mhm.